Und was soll es bedeuten, wenn das Zentrum in Hannover die englisch-welfischen Bestrebungen auf Errichtung eines selbstständigen Königreiches Hannover unter der Herrschaft des katholischen Engländers Herzog von Cumberland unterstützt und ein bayerischer Zentrumsminister ihm hierzu Glückwünsche schickt? Wenn der Jesuitenpater Benedikt von Queichheim 1919 mit der Trikolore im Knopfloch und auf einem französischen Militärauto in der Pfalz herumreiste und zum Abfall von Deutschland aufforderte? Was soll es ferner besagen, wenn gerade aktive deutschländische römisch-katholische Priester sich zu Führern von Sonderbestrebungen am Rhein machen und den französischen Plänen landesverräterisch in die Hände arbeiten? Wenn ferner Papst Benedikt am 7. April 1919 versicherte, er sei von Herzen französisch gesinnt und bedauere es, Franzose nur von Herzen zu sein, er fühle sich eins mit der französischen Nation, beglückwünsche sie zu ihren Erfolgen im Weltkrieg und wünsche ihr Vermehrung ihres Ruhmes und ihres Glückes, Nachweise siehe Deutschland und der Vatikan, Berlin 1921, Seite 17 und Osservatore Romano, Nummer 97 vom 7. April 1919. Warum unterschrieb das Zentrum so eilig, wider besseren Wissen, das Schuldbekenntnis Deutschlands im Versailler Friedensvertrag? Und warum lieferte es damit, nach den Worten Lloyd George, der Entente den Vorwand zur Versklavung Deutschlands? Wie kommt es, dass die Zentrumspapstpartei, die sich heuchlerisch als Hauptstütze des Thrones bezeichnete, 1918 mit derselben Umsturzpartei, deren anscheinender Hauptgegner sie war, zur Niederwerfung der Hohenzollern und des Militarismus sich verband und Erzberger und Scheidemann 1918 Arm in Arm, kaum zum Segen Deutschlands, in die Regierung eintraten? Dass der Zentrumsreichskanzler Fehrenbach die Anfrage des Reichstagsabgeordneten Werner über die Kohn-Joffelsche Verschwörung unerwidert ließ? 1912 wurde von geistlicher Seite auf dem Katholikentag in Aachen unter tosendem Beifall erklärt: Weil wir Katholiken sind, darum sind wir kaisertreu. 1917 verkündeten sämtliche Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands in einem Hirtenbrief, sie würden stets bereit sein, den Thron gegen äußere und innere Feinde, gegen Mächte des Umsturzes zu schützen. 1919 empfahl die Partei der Bischöfe und Päpste dem deutschen Volk die Republik als die beste Staatsform. Und in der Festpredigt zum Rochusfest in Bingen 1919 erklärte der Franziskaner Schwanitz: Der Papst jener Preußenreligion, der protestantische Kaiser, ist weggefegt. Gott hat alles wohlgemacht. Und der Papst Benedikt XV. Übersendet dem Reichspräsidenten Ebert am 2. April 1919 Gruß und Segen und verspricht ihm die päpstliche Mithilfe. Das Zentrum aber, das bisher von allen Kanzeln als Hort der Königs- und Kaisertreue, als Stütze und Retter des Thrones und als angeblicher Todfeind der roten Umsturzparteien gefeiert wurde, wirft nach Erreichung des Umsturzzieles die heuchlerische Maske ab und zieht Arm in Arm mit der bisher nur heimlich an Kriegsgräbern geküssten roten Milchschwester in den Kampf gegen die deutschen Interessen. Zeigt sich hier nicht unwiderleglich, wie der atlantische Papismus und seine Juden- und Papstparteien Deutschland die Revolution machen ließ, um gemäß dem Jesuitenprogramm von Chiari nach Vertreibung der Fürsten das zu Boden getretene Deutschland in seinem Sinne zu beherrschen? Auch die Abtrennung der katholischen Provinzen Preußens vom protestantischen Kern Deutschlands und die Vernichtung protestantischer deutscher Gebietsteile führte der Jesuitismus im Verein mit dem Jesuitenzögling General Foch zielbewusst durch. Im Auftrage Roms verlangte letzterer bzw. die Entente die Zurückziehung der Eisernen Division Erhard aus dem Baltenlande. Die deutsche Zentrumspartei sorgte sofort für Durchführung des Befehls und bald zeigte sich die von Rom gewünschte Wirkung. Die protestantische Bevölkerung der Baltenlande, ein prächtiger Stamm der Arier, wurde von den Bolschewisten bis auf wenige Reste ermordet, das Baltenland selbst aber dem katholischen Litauen und damit dem Romanismus und Slawismus ausgeliefert. Ein ähnliches Stück teuflischer Bosheit leistete Rom Juda bezüglich Oberschlesiens und 1925-26 soll Deutschland nach jüdisch-römischen Plänen Kriegsschauplatz und seine arische Bevölkerung durch französische und jüdisch-bolschewistische Heere ausgerottet werden. Im Reichstag drohte die römische Zentrumspartei 1919 mit einer Zerreißung Deutschlands, wenn ihm seine bzw. Roms Wünsche in Bezug auf Konfessionsschulen nicht erfüllt würden. Als 1920/21 unsere deutschen Brüder in Österreich ihre Rettung nur in dem Anschluss an das deutsche Mutterland erblicken und dies nachdrücklichst fordern, wurde derselbe durch die unter jesuitischem Einfluss stehende Wiener Regierung und Christlich-Sozialpartei verhindert. Ebenso der Anschluss des deutschen Burgenlandes in Ungarn an Österreich durch den karlistischen Jesuitengenossen, auch die Ungarnreise des Ex-Kanzlers Karl zu Ostern und im Herbst 1921 sollten nach jesuitischem Plane diesem Zwecke dienen. Man sieht, wie überall Rom den Belangen des deutschen Volkes verbrecherisch in den Weg tritt. Wer darüber noch nicht klar ist, dem wird Folgendes sehend machen. Als die Entente 1917 zu erliegen drohte, da stellte Rom durch seine ergebene Partei zur Schonung seiner Entente-Henkersknechte die Forderung auf, keine Annexion, keine Kriegsentschädigung. Als aber das deutsche Volk durch römisch-jüdische Hinterlist niedergeworfen war, als ihm Provinz um Provinz entrissen, als das deutsche Tirol von Italien, Deutschböhmen und Südschlesien von Tschechen, Elsaß-Lothringen von Frankreich, Posen, Schlesien und Ostpreußen von Polen, Eupen von Belgien, Nordschleswig von den Dänen, Memelland von den Litauern annektiert wurde und als dem durch Entbehrung und Hunger leistungsunfähig gewordenen deutschen Volke ungeheuerliche Kriegsentschädigungen auferlegt wurden, da hörte man von jenem Rufe Roms keine Annexion, keine Kriegsentschädigung, nichts mehr. Da herrschte im Gegenteil im Vatikan eitel Freude über die endlich gelungene Zertrümmerung des Deutschen Reiches und die Niederwerfung der Ketzer. Um Zentrumsblätter mussten dies gelungene Verbrechen als ein Gottesurteil hinstellen. Das Blatt der päpstlichen Staatskanzlei Civilta Catholica vom 4. April 1919 bekannte offenherzig, dass die sachlichen Anliegen des Katholizismus dem Papst keineswegs einen Sieg Deutschlands wünschen ließen und dass er sich nicht ohne Schrecken an die endgültigen Siege Deutschlands denken könne. Papst Benedikt versprach, als Statthalter Christi allen Einfluss geltend zu machen, damit die Beschlüsse des Versailler Schandfriedens, der Deutschlands Elend verschuldete, überall von Katholiken gerne angenommen und treu befolgt wurden. Siehe Osservatore Romano Nummer 325 vom 5. Dezember 1918. Und am 7. Oktober 1919 schreibt er an den französischen Kardinal Amet, von Frankreich möge sich Gottes Gnade über die ganze Welt ergießen. Was menschliche Klugheit auf der Versailler Konferenz begonnen, möge göttliche Liebe veredeln und vollenden. Per poliat adque pertitia. Siehe Acta Apostolical Sedis Nummer 12 vom 3. November 1919. Und diesem deutschfeindlichen Papsttum, dem stillen Verbündeten und Helfershelfer unserer Henker, schenkten die deutschen Katholiken im Weltkrieg 17 Millionen Mark an Gaben. Armes, irregeleitetes deutsches Volk.